liebe Freunde, das nächste Lied ist eine ganz alte Schote. Viele, die es kannten, sind schon lange tot. Und noch älter, noch älter. Aber wir haben es ein bisschen aufgepeppt für das jugendliche Publikum. Leg los hier, Strauchliebe. Mit dem guten alten Süden rennen heute in der Nacht. Und ein Reiter in weißer Robe hält auf den Hügelbahn. Und der Mond gibt seine Bahn überm Rhein in Zug und Stadt. Und der Mond gibt seine Bahn überm Rhein in Zug und Stadt. Und die Juden müssen sich hin, der Geist abverlangt dann vorbei. Und der Kirchen holt die Freude, die erleuchten in der Luft herein. Und der Mond ist eine Wahn, überm Rhein, das Luft und Land. Und der Mond ist eine Wahn, überm Rhein, das Luft und Land. Yeah! Und die Männer in den Kapuzen schwören im Fackelschein, nach dem Tod oder Ersten eines Weisen zünden sein. Und der Mond sieht seine Bahn überm Rhein des Zukunftsland. Und der Mond sieht seine Bahn überm Rhein des Zukunftsland. Und der Mond sieht seine Bahn überm Rhein des Zukunftsland. Und der Mond sieht seine Bahn überm Rhein des Zukunftsland. Gar nicht, dass ihr so gut seid. Ich weiß! Bier für die Security! Ist ja Sadismus, was ich hier mache. Also, schmeckt auch. Bier für die Fans.